Jesus ist der Befreier. Jesus, du bist der Befreier und wir rufen heute Abend aus, dass jede Kette zerbrochen ist. Halleluja, Halleluja, wir lassen nichts nicht zu, dass irgendeine Kette uns in irgendeiner Weise noch hält. So erklären heute Abend, erkläre es über deinem Leben. In meinem Leben gibt es keine Kette. Ich dulde keine Kette, keine Bindung, keine Gedanken, die nicht mit dir übereinstimmen, keine Lügen. Alles, was nicht von dir kommt, verlässt mich. Hat nichts mit mir zu tun. Ich bin eine Neuschöpfung. Aus Gott geboren. Aus seiner Liebe geboren. Ich bin ein freier Sohn. Eine freie Tochter. Und ich bin voller Licht. Voller Licht. Und die Finsternis hat nichts in mir. Und ich dulde sie nicht. Weder in meinem Kopf, noch in meinem Körper. In meinem Geist ist sowieso alles Licht. Halleluja! Wir sind frei! Freedom! Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und er sagt dir heute, ergreife deine Freiheit, ergreife deine Freiheit. Lass dich nicht wieder unter irgendein Joch der Knechtschaft spannen. Halleluja! Wo sind die freien Söhne? Die freien Söhne stehen auf. Deutschland, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Europa braucht freie Söhne. Die wissen, dass sie frei sind. Halleluja, durch den, der sie frei gemacht hat. Halleluja, Jesus ist der ultimative, freie und freimachende Sohn. Ein Wort. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Und hat ihn schon gefällt. Also lassen wir nicht mehr zu, dass der Feind sein Unwesen in uns treibt. Halleluja, Halleluja. Wir stehen fest in unserer Freiheit. Dies ist die Zeit, festzustehen in der Freiheit, in seinem Wort. Halleluja. Und sich nicht mit sich Micheles machen lassen. Er sagt dir heute wirklich, lass nicht mehr Micheles mit dir machen. Ja, vom Feind. Sondern ergreife diese Freiheit. Diese Freimütigkeit, diese Kühnheit, diese Angstfreiheit. Er hat uns keinen Geist der Furcht gegeben oder der Angst, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Sag mal, ich habe den Geist der Kraft in mir. Ich habe den Geist der Liebe in mir. Ich habe den Geist der Besonnenheit in mir. Und deshalb bin ich frei. Halleluja. Halleluja. Und ich lasse mich nicht mehr rumgängeln. Halleluja. Wen der Sohn macht, frei macht, der ist wirklich frei. Halleluja. Und die Söhne Gottes, die Jesus erkauft hat am Kreuz von Golgatha, die sind frei. Das Einzige ist, dass wir stehen müssen auf unserer Freiheit und sie uns nicht wieder klauen lassen. Was sagen die Leute? Was sagt der Nachbar Müller? Oder Schmidt auf der anderen Seite? Was sagt der Arbeitskollege, wenn ich plötzlich von Jesus erzähle? Was sagt mein Chef, wenn ich plötzlich irgendwas vom Gebet sage? Come on! Wir haben es vorhin gesungen. Ich schäme mich nicht mehr für das Evangelium. Wir schämen uns nicht mehr. Halleluja, wir schämen uns nicht mehr. Wo du auch bist, weißt, ob du in der Schule bist, ob du in der Uni bist, ob du in der Ausbildung bist, ob du schon 20 Jahre im selben Betrieb bist. Das ist ganz egal. Wir sind nicht von denen, die sich schämen. Halleluja, Jesus schämt sich nicht für dich. Und er wird sich nicht vor dem Vater schämen, wenn wir uns nicht hier für ihn schämen. Weißt du, dieses ganze alte Bild, Christen, die sich irgendwie schämen, Christen zu sein. Come on! Kann es was Verrückteres geben, oder? Wir sind die einzigen Normalen in diesem Land. Oh, lass es dir gesagt sein. Es ist vorbei, die Zeit, wo wir uns schämen, wo wir uns fürchten vor dem, was Menschen über uns denken. Die gute Nachricht, es ist die Zeit, wo die gute Nachricht rausgeht, wo wir nicht mehr schweigen, sondern wo wir reden. Halleluja. Wo wir uns nicht mehr zurückhalten lassen, sondern wo wir jede Gelegenheit beim Schopf ergreifen und sagen, Herr, ich schäme mich deiner nicht mehr. Sag mal, Herr, ich schäme mich deiner nicht mehr. Sondern gib mir Gelegenheiten, von dir zu reden. Jeden Tag. Halleluja, wir greifen das. Wir greifen das, Vater. Herr, wir lieben dich so sehr. Du hast alles für uns getan. Wir werden die Ewigkeit mit dir verbringen. Und Herr, ich danke dir, dass du uns in dieser Zeit ausrüstest und stark machst und fest machst und zu Leuten machst, die sich nicht schämen für dich. Die sich nicht schämen der besten Botschaft, die es gibt. Sondern die wissen, diese Botschaft übernimmt diese Welt. Diese Botschaft ist die stärkste Botschaft, die es auf diesem ganzen Planeten gibt. Sie ist stärker als jede Lüge. Halleluja, die Wahrheit ist immer stärker als die Lüge. Immer, immer. Halleluja, auch wenn sie vielleicht nicht immer sofort angenommen wird. Aber sie ist immer stärker. Und wir sind gesetzt, du bist gesetzt, die Wahrheit zu verkünden an jedem Ort. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Wer möchte heute Abend einen frischen Schub auch für seine Familie, für seinen Arbeitsplatz an Kühnheit, sich nicht des Evangeliums zu schämen, sondern das Evangelium, die gute Botschaft, klar zu verkünden. Halleluja. Dann komm nach vorne. Halleluja. Shakalabaraba, Shangolaba, Shagababa. Oh, Shakalabababa. Und es gibt einen frischen Touch, auch für jeden am Livestream. Du kriegst eine frische Zulage jetzt von Kühnheit, das Evangelium zu verkünden, wo auch immer du bist. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, wir brauchen nochmal. Wir brauchen noch ein paar Ordner, zwei Ordner vielleicht. Und für euch wird dann am Ende gebetet. Genau, am Ende seid ihr dran. Halleluja. Danke für einen frischen Touch von dir. Halleluja. Frischen Touch. Ein frischer Touch. Halleluja. Ich setze Möglichkeiten. Gelegenheiten frei. Gelegenheiten, das Evangelium zu verkünden. Wo auch immer du bist. In Kühnheit, in Kraft. Und ich danke, dass Heilung durchfließt durch diese Hände. In Jesu Namen Menschen gesund werden, befreit werden, geheilt werden. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus, für einen frischen Touch, das Evangelium zu verkünden. Mit Zeichen und Wundern, mit machtvollen Taten, Jesus. Ich danke dir. Ich danke dir, Jesus. Danke, Jesus. Touche. Halleluja. Touche, Lord. Touche, Lord. Ein frischer Touch. Ein frischer Touch von dir. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ein frischer Touch. Halleluja. Halleluja. Kühnheit. Kühnheit. Kühnheit. Kühnheit. Kühnheit. Kühnheit. Kühnheit. Dann sagst du, Sohn, du hältst deinen Mund. Und ich rede. Und ich rede. Halleluja. Danke, Jesus, dass du seinen Mund füllst. Füllst. Und überall kommst du raus. Halleluja. Halleluja. Auf allerlei Weise. Oh, Kühnheit. Kühnheit. frei bei dir. Jesus, Kühnheit, das Evangelium zu verkünden. Halleluja, überall, wo du bist. Schaka, Kühnheit, Kühnheit. Schaka, Kühnheit. Oh, Schaka, Nakaboki, Schaka, oh. Neue Kühnheit in dir frei. Überall in Kühnheit und Kraft das Evangelium zu verkünden. Oh! Oh! Kühnheit! Oh! Zeichen und Wunder! Zeichen und Wunder! Worte der Kenntnis aus deinem Mund. Worte der Kenntnis, prophetische Worte aus deinem Mund, die den Menschen zur Überführung bringen. Halleluja, Halleluja, nach Hause bringen, zum Vater bringen. Schaka. Oh, Jesus, danke für Kühnheit. Oh! Jesus ist immer stärker. Halleluja. Und es heißt in Hohelied 1, auch wie wir es am Sonntag gehört haben, sein Name ist ausgegossenes Salböl. Halleluja. Sein Name. Und am Anfang heißt es, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn seine Liebe, sie ist köstlicher als Wein. Und da heißt es, ausgegossenes Salböl ist sein Name. Und wo immer du bist, trägst du seinen Namen. Und sein Name verbreitet Wohlgeruch. Sei dir dessen bewusst. Du bist dieser Wohlgeruch. Du bist dieser Wohlgeruch. Du bist dieser Wohlgeruch. Halleluja, wo du bist. Halleluja, ausgegossenes Salböl. Und dieser Name bricht durch. Halleluja. Er bricht durch. Er bricht Ketten. Er bricht Ketten. Und du gehst jetzt auch mit dieser neuen Zuteilung. Wo du hinkommst, da brechen die Ketten. Da, Halleluja. Da brechen Mächte zusammen. Mensch, komm zu Jesus. In großer Zahl. Erwarte Großes. Erwarte Großes. Erwarte Großes. Großes. Eine große Ernte. Es ist eine große Ernte. Eine große Ernte. Eine große Ernte für jeden Einzelnen, für jeden Einzelnen. Es ist vorbereitet. Halleluja. Und viel Freude ist dabei. Viel Freude. Viel Freude. Viel Freude. Eine Freudenernte. Und die Seele Gottes sind gefüllt mit Freudenöl. Wie Jesus gefüllt ist mit Freudenöl für vor seinen Gefährten. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, das ist stark. Danke, Herr. Wir lieben dich. Wir preisen dich. Wir preisen dich. Halleluja. Unseren Befreier. Unseren Heiler, unseren Arzt. Dem nichts zu schwer ist. Halleluja, und dem alles möglich ist. Halleluja, und dir ist auch alles möglich. Halleluja, weißt du das? Wo dir der Herr gerade einen Eindruck gibt oder gegeben hat, da komm nach vorne. Und ja, vielleicht muss noch jemand freigesetzt werden, geheilt werden. Ein Wort von Gott bekommen. Halleluja, dann komm nach vorne und sag es uns. Halleluja. Das heißt, wenn sie zusammenkommen, dann hat jeder etwas mitgebracht. Du hast deinen Köcher gefüllt. Also ich habe für Wolfgang, für dich ein Wort, stellvertretend für alle, die im Kundendienst mit dem Auto unterwegs sind. Und zwar sah ich dein Auto speziell und die anderen eben auch und ihr seid einfach gefahren. Aber das ist eigentlich eure Nebensache. In der Welt ist das eure Hauptsache, aber vor Gott ist das die Nebensache. Und ich sah, wie dein Auto so gefahren ist, überall, wo du hin musst. Und hinter dir auf einmal reihte sich eine ganze Reihe von Fischen ein. Und die Fische standen für Söhne und die hast du einfach und die anderen einfach mitgenommen. Also da, wo du über warst, warst du Licht, ohne das zu merken. Und du hast das abgegeben und weitergegeben. Und ich glaube, dass für euch im Kundendienst eine neue Salbung drauf liegt, Menschen zu Jesus zu führen und Ware einzufangen. Und ich hatte auch noch das Wort Auto, weil das steht ja auch noch, was für besonderes Auto steht, glaube ich, auch für Dienst und Berufung. Und da wird eine neue Salbung freigesetzt. Halleluja, was hat dir der Herr gezeigt? Ich finde auch wirklich, dass eine neue Ebene im, wirklich im Berufsleben auch beruflichen Erfolg, Gott möchte dir wirklich Erfolg geben. Also wenn das für dich ist, streck wirklich deinen Arm aus und nimm das und ich setze es frei, wirklich eine neue Stufe von beruflichem Erfolg auch in Jesu Namen für die Söhne, in Jesu Namen, Herr. Ich danke dir dafür. Eine neue Stufe von konkretem Erfolg auch am Arbeitsplatz in Jesu Namen. Oh ja, nimm es für dich. Halleluja. Halleluja. Danke. Ja. Yes. Ich habe nur gerade eben noch gesehen, und zwar, kennt ihr den Rattenfänger von Hameln? Also ich habe so eine Flöte gesehen. Ja, und jetzt im positiven Sinne, ja, ich habe gerade eben, also wir üben so eine Anziehung aus, ja, wie die Ratten hinter dem Rattenfänger und wir führen die nicht in die Weser zum Ersaufen, dass sie da trinken, sondern ab in die Herrlichkeit, ja, es ist wirklich eine neue Ebene der Attraktivität, der Anziehung, ja, der Anziehung ans Vaterherz, ja, durch jeden Einzelnen, ja, mach dir das klar, du bist wie so ein, also ich sage jetzt nicht Rattenfänger, sondern Fischer. Ein Menschenfischer und ab in die Herrlichkeit mit ihnen. Amen. Ja, sieht es konkret. Du bist ein Menschenfischer. Denk das nicht immer, dass mein Nachbar ist und er kann es besser, sondern du bist es. Und Gott hat dir bestimmte Menschen gegeben und er hat dir ein Herz gegeben. Das Wichtigste ist wirklich, dass wir das Herz haben für die Menschen, dass wir sie lieben. Einfach mit seiner Liebe. Und dann kommt genau das Richtige raus. Halleluja. Oh, ist so gut. Halleluja. Mhm. Halleluja. Was zeigt dir noch Jesus? Ich hatte noch einen Eindruck, dass Menschen in der letzten Zeit besonders unter ziemlicher Unruhe, ziemlicher starker Unruhe einfach gedanklich und einfach ja, nervlich gelitten haben. Und Gott möchte dich freisetzen, wenn das für dich gilt und du warst irgendwie unruhig in der letzten Zeit, möchte Gott dir wirklich ganz besonders seinen Frieden geben. Genau, wenn das dich betrifft, komm gerne nach vorne. Und da war Unruhe. Hier ist Autorität über jede Macht der Unruhe in Jesu Namen, die dich angegriffen hat. Und ich sage Schluss im Namen Jesus. Diese Unruhe verlässt dich. Ich sage Frieden. Frieden kommt jetzt in Jesu Namen. Unruhe weicht. Weicht und lässt dich in Ruhe. In Jesus' Name. Ja, Frieden. Frieden. Frieden. Frieden jetzt in Jesu Namen. Frieden in deine Seele, Frieden in deinen Körper, in Jesu Namen. Sag Stopp über allen Mächten, die versucht haben, dir das Leben schwer zu machen. Ich sag vorbei und aus in Jesu Namen. Jetzt gebunden in Jesu Namen, gebunden und Friede Gottes. Friede Gottes, Friede, Friede. Ich setze auch ganz besonders guten Schlaf über euch frei, tiefes zur Ruhe kommen, auch nachts in Jesu Namen. Schlafen wie ein gesättigtes Baby, Halleluja. Setze ich über euch frei in Jesu Namen. Nimm das auch am Livestream, wenn das für dich gilt. Halleluja. Unruhe ist gebunden und Friede. Ich setze Friede, Friede über dir frei. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Jetzt werden wir weiter das wunderbare Wort Gottes hören. Nehmt es auf, nehmt es im Geist auf, saugt es ein. Es ist unser Leben, es ist unsere Speise. Und Astrid startet. Vielen Dank fürs Lobpreisteam. Gebt ihnen mal einen mächtigen Applaus. Juhu! Oh ja. Jesus ist da. Seine Gegenwart ist alles, was wir brauchen. Und in seiner Gegenwart, da hast du alles, was du brauchst. Da hast du jede Autorität, die du brauchst. Jede Kraft, die du brauchst. Du sprichst aus seiner Gegenwart heraus. Und während dem Lobpreis habe ich plötzlich eine Leiter gesehen, die vom Himmel runterkam. Und dann dachte ich, was machst du jetzt da? Habe ich zuerst an der Leiter gezogen, hat aber nichts gebracht. Sondern ich musste die Leiter hochgehen. Und als ich die Leiter hochging, wurde sie immer kürzer. Also das heißt, wir machen den ersten Schritt, weil Jesus alles schon vollbracht hat. Und dann war eine riesige Wolke und ich bin praktisch mit meinem ganzen Körper in diese Wolke hinein. Und in dem Moment, wo ich drin war, habe ich mich gesehen, wie ich die Leiter runterging. Und diese Wolke ging mit mir. Ich hatte einen Mantel, ganz breiter Mantel. Und es war die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes. Oh. Weißt du, das ist dieser Königsmantel, das er uns gegeben hat, seine Gegenwart. Da, wo wir hingehen, mit diesem Mantel seiner Herrlichkeit, mit ihm, mit seiner Gegenwart, da breitet sich seine Gegenwart aus. Oh. Da berührst du Menschen mit seiner Gegenwart. Sie bekommen einen Hauch des Himmels. Ein Hauch der Gegenwart Gottes. Oh. Und ich habe so den Eindruck, wie wenn Gott heute Abend jedem so einen neuen Mantel, eine neue Dimension einfach seiner Gegenwart geben möchte, die dich täglich begleitet. Oh, er befähigt dich heute in noch stärkerem Maß in seiner Gegenwart zu gehen, diesen Mantel seiner Gegenwart zu tragen. Oh. Wenn du das möchtest, dann steh einfach mal auf. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt durchgehst und jeden Einzelnen berührst mit deiner Gegenwart. Danke, Herr, dass du jedem Einzelnen jetzt in eine neue Dimension deiner Herrlichkeit, deiner Gegenwart hineinversetzt. Oh, danke, Herr. Neue Gegenwart, neue Herrlichkeit, neue Wirksamkeit, neue Kraft, neue Stärke. Jedes Knie muss sich beugen, wenn du kommst, wenn du im Namen Jesus sprichst, wenn du aus seiner Gegenwart heraus sprichst. Übernatürlich, übernatürlich, übernatürlich, nicht mehr natürlich, übernatürlich. Du bist übernatürlich, übernatürlich. Natürlich, seine Gegenwart ist übernatürlich, über dem Natürlichen. Oh. Oh. Eine neue Dimension in deinem Leben. Eine neue Dimension in deinem Leben. Seiner Gegenwart. Oh, hab keine Angst mehr. Scheu dich nicht mehr. Gott ist mit dir. Du sprichst im Namen Jesu. Und ich spreche dir zu, dass du ganz neu erkennst, was es heißt, im Namen Jesu zu sprechen. Was es heißt, mit seiner Gegenwart begleitet zu sein. Aus ihm heraus zu reden, zu handeln, von ihm übernommen zu sein. Ein neuer Tag, eine neue Zeit, eine neue Zeit, eine neue Zeit hat begonnen. Eine neue Zeit, eine neue Zeit. Oh, oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Sag mal, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich und wir loben dich und wir danken dir von ganzem Herzen für diese Ehre, für alles, was du uns geschenkt hast. Wir danken dir für diese neue Dimension, für diese neue Zeit, die jetzt beginnt. Wir danken dir, dass du uns alles geschenkt hast aus Gnade und wir es durch Glauben empfangen dürfen. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Dir sei Lob und Preis in alle Ewigkeit. Wir gehören dir mit unserem ganzen Sein. Amen. Oh. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ich mache da weiter, wo Astrid aufgehört hat. Ich habe so ein Bild noch gesehen. Kennt ihr alle Popcorn? Ja. Kennt ihr alle, wie die Popcorns aufpoppen? Ja. Und ich habe das einfach so gesehen für uns, wie wir aufpoppen. Ja. Und ja, pop mal auf, pop. Und ich habe den Heiligen Geist gefragt, ja, und jetzt, was machen wir jetzt mit allen Popcorns dieser Welt? Und letztendlich, er hat mir das so gezeigt, ne? Das Innere in uns, das muss nach außen, Ja, also in uns ist alles, was wir brauchen. In uns lebt Jesus. In uns ist die Gegenwart des Heiligen. Der Heilige Geist lebt in uns. Gott lebt in uns. Ne? In uns, in unserem Geist ist alles, alles. Wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Unser Geist ist von Neuem geboren, aus Gott geboren, und das muss raus. Das muss raus, ne? Das muss einfach raus. Und das hat mir der Heilige Geist so gezeigt, ne? Und wenn wir gerade bei Aktivierung waren, steht alle nochmal auf, ne? Weil es so schön war, ne? Und stellt euch mal so richtig vor, wie ihr aufpoppt, weil ich glaube einfach, ne? Jesus, Gott möchte uns heute aufpoppen lassen, ne? Das Innere muss wirklich nach außen, ne? Also, poppt einfach mal auf, ne? Poppt einfach mal auf, ne? Das muss raus, das muss raus, ne? Das muss raus, ne? Wenn der, vorher war es ja noch Meister, war so eine Schale da, ne? Und die Schale, das ist das Weltliche, ne? Das hat uns immer noch so ein bisschen abgehalten, ne? Vielleicht hast du ein bisschen Menschenfurcht noch, oder vielleicht, ne? Sagt deine Seele, ne? Was wir gerade machen, das ist ja jetzt ein bisschen kindisch oder keine Ahnung was, ne? Aber das Innere muss raus, das muss raus. Ne? Das muss hier wirklich in die Welt hinaus, ja. Und dann ist es wirklich so wie Jesus, ne? Wenn du durch die Welt gehst, wie es auch Astrid gesagt hat, wenn du durch die Welt gehst, ne? Dann touchen die Leute den Himmel, ja. Weil dann ist das Äußere ist dann letztendlich das, was Gott in dich hineingelegt hat. Ihr dürft euch wieder setzen. Wir haben ja schon mal aufgepoppt. Vielleicht poppt man nachher noch mal auf. Ne? Aber wir haben jetzt schon mal einmal aufgepoppt. Und das Wichtige ist einfach, dass die Menschen, dass die Umgebung um uns herum einfach getoucht werden vom Himmel. Ja, ich kann niemanden verändern, ne? Ich glaube, du kannst auch keinen verändern. Aber Jesus kann Menschen komplett verändern. Und es braucht nur einen Touch von Jesus und deine Umgebung ist verändert. Es braucht nur einen Touch in deinem Arbeitsplatz und aus Dunkelheit wird Licht. Es braucht nur einen Touch in deiner Familie und alle bekehren sich, weil einfach Jesus da ist, weil der Himmel da ist, weil der Himmel toucht, ne? Und wenn der Himmel toucht, kann keiner widerstehen, ja? Jedes Knie muss sich beugen, ja? Unter seinem Namen ist alles, ne? Da muss sich alles beugen. Und wenn Dunkelheit, wenn jemand mit diesem Licht in Verbindung kommt, dieses Licht toucht, das kann nicht anders als Licht werden. Es geht nicht anders, ne? Es geht nicht anders. Eine Berührung vom Himmel ist genau das, was die Welt in dieser Zeit braucht. Und dafür braucht's dich und braucht's mich. Dazu braucht es das, was in uns drin ist, ja? In uns ist alles hineingelegt. Der ganze Himmel ist letztendlich in uns, ja? In unserem Geist ist alles da. Und das muss raus, ja, das muss einfach raus. Also, wenn du morgen oder heute Abend oder wie auch immer, wenn du hier rausgehst, na, dann seh dich als Popcorn, ne, wie du rausgehst, wie dein Inneres einfach nach außen ist, ja, hab keine Angst mehr, ne, tu einfach, ne, die Schale ist letztendlich zerbrochen, dein neuer Mensch muss rauskommen, ja, dein neuer Mensch muss einfach da sein, ne? Und wenn du dann Dinge berührst, wenn du Türklinken berührst, wenn du im Supermarkt irgendwas berührst, ne? Wenn du Geld gibst, ne? Dann hatte das eine Berührung vom Himmel, ja? Dann hat das Auswirkungen, wenn das wieder jemand in die Hand nimmt. Ja, es ist der Himmel hat diese Türklinke angefasst. Der Himmel hat eine Person getoucht. Der Himmel hat, keine Ahnung, was auch immer, ja? Hat's getoucht durch dich. Und wir sind wirklich da, um diesen Himmel hier auf diese Erde zu bringen, ja. Wir sind da als Popcorn, was ist denn die Mehrzahl von Popcorn? Popkörner? Nee. Ja, wir sind da, um das wirklich hinauszutragen, ja. Wir sind da, um Appetit zu machen den Leuten, ne? Um anziehend zu sein für die Leute, ja, und das wirklich hinauszutragen. Und da, dieses Bewusstsein dürfen wir auch wirklich haben, ja. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind eine neue Kreatur. Gott lebt in uns. Wir haben alle Möglichkeiten, die wir brauchen, hier auf dieser Welt agieren zu können. Wir haben alles von Gott bekommen. Und wenn du sagst, ich hab's noch nicht, dann kriegst du spätestens in dem Moment, wo du es benötigst. Aber du bekommst es. Und mit diesem Bewusstsein sollten wir wirklich in die Welt hinausgehen und die Welt verändern. Es ist wirklich Zeit, ne, dass wir die Welt verändern. Es ist wirklich Zeit, dass wir der Welt zeigen, da ist der Himmel, da ist die Liebe, da ist das Gute, da ist das Fundament, da ist es, auf was es drauf ankommt. Es ist Jesus, auf was es drauf ankommt. Es ist Jesus, den du brauchst. Es ist diese Liebe, die du brauchst. Diese bedingungslose Agape-Liebe, die du brauchst und die Gott dir schenkt. Egal, wie du heute dastehst, egal, wie du heute bist, er liebt dich. Er liebt dich, er liebt dich, ne? Er liebt dich. Und dann fließt das Ganze, ne? Dann fließt es über. Ja? Und dann bekommen die Menschen wirklich diesen Touch vom Himmel. Ja? Und der ist, ja, der ist so wichtig in dieser Welt. Ja? Der ist so, gerade in dieser Zeit, ne? Also ich weiß nicht, vielleicht, ja, ich habe einfach so den Eindruck, seit ich so auf dieser Welt bin und so zurückblicken kann, ich bin nicht so lange auf dieser Welt, aber seit ich so zurückblicken kann auf dieser Welt, ja, wird's immer düsterer, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Welt, früher könnte man sagen, ja, sagen wir immer, da war die Welt noch in Ordnung, ja, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, draußen in der Welt passiert immer mehr, immer schlimmere Sachen und immer schneller, ja. Das ist so mein Eindruck, ja. In allen Richtungen liest man Mord, liest man das und das und das und das und das und das, ja. Es wird immer irgendwie schlimmer, ja. Früher war es noch heile Welt, da hat keiner gefragt, wenn da irgendjemand auf der Straße gespielt hat oder irgendwas. Zumindest war es so mein Eindruck. Es gab vielleicht schon mal düstere Zeiten auf dieser Welt, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe einfach den Eindruck, es wird immer schneller, verdrehter und komischer auf dieser Welt, ja. So. Aber ich habe auch den Eindruck, Gott wird immer stärker, wird immer mächtiger. Die Herrlichkeit nimmt immer mehr zu. Die Söhne und Töchter Gottes nehmen immer mehr an Kraft zu. Die Zeichen und Wunder nehmen immer mehr zu. Und ich habe einfach so den Eindruck, es ist wirklich jetzt unsere Zeit nochmal, um aufzupoppen, in die Welt rauszugehen und das wirklich, was Gott in dich hineingelegt hat, einfach weiterzugeben. Ja? Und da möchte ich dich einfach ermutigen. Halleluja. Amen. Ja, das mit dem Popcorn, das ist cool. Ich habe gerade auch gedacht, es gibt ja auch salziges Popcorn, also nicht nur süßes. Und da kam mir das mit dem, dass wir einfach Salz sein sollen in dieser Welt. Und das, ja, wir brauchen irgendwie so einen Salzleckstein. Also, dass wir einfach salzig bleiben. Und ja, dass wir auch einander, glaube ich, das Salz weiterreichen. Und ich glaube, es gab sogar früher mal sowas wie Salz, ein Salzbund oder sowas, was die früher auch gemacht haben im Alten Testament. Und ja, das Salz zu kriegen oder salzig zu bleiben, wie mache ich das oder wie bleibe ich da drin? Ja, einfach im Wort zu bleiben und auch, ja, einfach das, was wir jetzt machen, ist, glaube ich, total wichtig. Diese Gemeinschaft, das bringt jetzt gerade dieses Salz hervor in uns, dass wir das auch noch mehr machen, einfach, dass wir, wenn wir uns jetzt schlecht fühlen oder uns angegriffen fühlen, dass wir nicht alleine hocken bleiben zu Hause, sondern dass wir dann einfach einen Bruder oder eine Schwester einfach anrufen und uns und da nicht zu stolz sind einfach, dass so ich krieg das alleine durch oder so, sondern dass einfach die Hilfe auch in Anspruch nehmen, weil das wird auch immer wichtiger werden jetzt in der kommenden Zeit, dass wir füreinander einstehen. Und ich hatte eben auch nochmal so einen Eindruck, wo du das gefragt hattest mit Eindrücken, dass wir einfach, wenn wir das hatten, in letzter Zeit so angegriffen zu sein, dass ja, wir einfach nicht zurücktreten sollen und dass heute mehrere Leute auch noch da sind, die das hatten, diese Angriffe, diese starken Angriffe. Und dass Gott das aber umdrehen wird einfach. Also Gott wird das umdrehen, wie damals, wo bei Haman, der diesen Galgen gebaut hat, an dem der Mordechai eigentlich hängen sollte, dass da einfach der Teufel weiß, wem es geschlagen hat jetzt, sondern das wird jetzt einfach umgedreht werden. Das wird umgedreht werden. Und dieser Galgen, den er gebaut hat für uns und auch in diesen Angriffen, der wird zurückgedreht werden gegen den Feind oder auch gegen die Leute, die da was ausgesprochen haben über uns. Und manchmal ist es ja auch so, dass wir haben ja auch ein Altar hier, wo wir hingehen, aber manchmal machen das ja auch die Leute, die gegen uns sprechen, dass sie auch einfach ein Altar aufbauen gegen uns. Und das, denke ich, haben wir einfach auch das Anrecht, diese Altäre zu zerbrechen. Und wenn ihr schon alles gemacht habt und alles gefastet und alle Sünden bekannt und trotzdem läuft es nicht und ihr habt alle Mächte gebunden, vielleicht hat jemand gegen euch einen Altar aufgestellt. Und dann zerbrecht doch diesen Altar einfach in Jesu Namen. Weil das ist das, was wir heute hier gemacht haben. Also der Name Jesus ist einfach stärker. Und er zerbricht alles, was gegen euch aufgestanden ist. Und nehmt das einfach als Waffe in Anspruch. Und zerbrecht diesen Altar, sagt das einfach in Jesu Namen. Alle Altäre, die gegen mich aufgestellt worden sind, die zerbreche ich einfach in Jesu Namen. Und dann wird sich auch was tun bei euch. Und ich war mit meinen Kids am Samstag am Rheinfall und da waren ganz viele Wassermassen und wenn wir das immer so schön sagen, also Ströme lebendigen Wassers fließen aus uns, also wenn ihr euch den mal anguckt und genau solche Massen fließen aus uns. Das ist damit gemeint, Ströme lebendigen Wassers fließen aus uns. Nicht so ein kleines Rinnsal oder sowas, sondern so ein richtiger Wasserfall, der fließt aus unserer Mitte heraus. Und den können wir freisetzen, da wo wir gesetzt sind, in unseren Umgebungen. Und stellt euch das einfach vor, das fließt hier so raus. Und diese Quellen, die sind in euch drin, solche Wasserfälle sind in euch drin. Und ich bete das einfach auch nochmal, dass diese Erkenntnis einfach und dieses Bewusstsein auch nochmal freigesetzt wird, dass wirklich Quellen in uns drin sind. Eine Quelle, die fließt aus uns heraus und die durchströmt alles, den ganzen Raum, wo wir drin sind und nimmt das alles ein. Und dass wir einfach da einen kindlichen Glauben entwickeln, dass das wirklich einfach so ist, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich hatte vorhin, oder ich noch gar nicht so lange, einfach so die Frage, so glaubst du an die neue Schöpfung? Also nicht nur so, glaubst du generell, okay, wenn Jesus ist, ist eine neue Schöpfung und so weiter, kennen wir alles. Aber weißt du, glaubst du an die neue Schöpfung in dir? Überlegst du dir mal, weißt du, ich meine, weil, weißt du was? Gott glaubt dran. Gott glaubt an die neue Schöpfung, die er in uns Menschen wohnen ließ. Weißt du, wenn du dir mal anguckst, weißt du, Gott hat dran geglaubt, weißt du, Jesus ist auferstanden, hat noch ein bisschen Zeit mit seinen Jüngern gehabt, aber hat dann gesagt, so, ich gehe jetzt übernehmt ihr. Und er ist nicht irgendwann mal runtergekommen und hat gesagt, hey, was macht ihr hier für einen Unsinn? Jetzt übernehme ich mal wieder. Weil, weißt du, ich meine, wenn du dir anguckst, was alles im Namen des Glaubens manches getan wurde, ich glaube, da hätte so ziemlich jeder von uns gesagt irgendwann, ey, das läuft nicht, ich muss mal hier dazwischen gehen. Aber weißt du, Gott hat gesagt, nee, ich lass die machen. Ich glaube an die Schöpfung, die ich in ihnen wohnen ließ. Weißt du, ich glaube an diese neue Schöpfung. Und auch wenn es mal ganz wirr aussieht. Und weißt du, er hat uns Autorität gegeben. Weißt du, ich meine, wir sind Stellvertreter an seiner Stadt hier jetzt. Weißt du, wir sind jetzt hier an seiner Stadt. Also es ist jetzt wirklich hat er wirklich so gesagt, es ist jetzt wirklich, wir präsentieren jetzt Jesus hier auf der Erde. Also es ist wirklich, dass wir sind sein Leib, also wir repräsentieren hier ihn auf der Erde. Wir sind Botschafter. Weißt du, wie in der Welt, wenn es Botschafter von anderen Ländern gibt, die das repräsentieren, sind wir Botschafter an seiner Stadt. Und weißt du, in der Welt geht das ganz schnell, wenn da ein Botschafter mal ein bisschen nicht so ganz tut, der wird schnell zurückgezogen. Weißt du, Jesus sagt, hey, ich glaube an euch, ich glaube an euch. Weißt du, er glaubt an dich. Weißt du, und ich hatte irgendwie so die Frage, hey, glauben wir wirklich auch dran? Glauben wir wirklich auch dran, dass diese neue Schöpfung in uns lebt? Oder ist es einfach eine erbauende Botschaft, für die uns durch die Woche bringt oder so? Weißt du, weil ich meine, was heißt das? Weißt du, was ist die neue Schöpfung? Weißt du, was? Es ist ja hier, die Aussage ist ja schon, dass wir komplett neu geworden sind. Weißt du, dass du nicht mehr sagen kannst, okay, evangelisieren, hat man es jetzt von der Irina, ja, geht bei mir nicht, weil ich bin halt schüchtern oder ich traue mich halt nicht oder ich bin halt nicht der Typ für. Nein, die neue Schöpfung sagt, nein, du bist komplett neu. Weißt du, ich meine, neue Schöpfung, es steckt im Namen, weißt du, du bist komplett neu. Du hast eigentlich keine Ausrede mehr zu sagen, XY geht nicht, weil ich bin halt, nein, du bist eine neue Schöpfung, weißt du? Und auch wenn du sagst, oder wenn du sagst, ja, ich bin hier, ich habe noch mit dem Problem zu kämpfen, mit der Sucht, oh, ich muss alle 5 Minuten mir eine Zigarette anstecken oder ich muss, was weiß ich, ich muss immer auf Social Media sein während der Arbeit oder was auch immer. Was auch immer, weißt du, nein, weißt du, auch wenn es schlimme Dinge sind, weißt du, wo du wirklich wie unter einer Sucht geknechtet bist oder was auch immer, weißt du, die neue Schöpfung ist stärker. Weißt du, die neue Schöpfung ist stärker. Und weißt du, ich glaube, Gott fragt dir, hey, glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich an den Geist, den ich in dir wohnen ließ? Weil Gott glaubt dran, das haben wir gesehen, er glaubt dran da voll. Er hat da wirklich alles reingesetzt, ist da all in gegangen mit uns. Aber weißt du, es hängt halt davon ab, ob wir dran glauben, weil so sehr, wie du dran glaubst, so sehr wird es sich in deinem Leben manifestieren. Weißt du, wenn der Feind mit allen möglichen Angriffen kommt, mit allen möglichen, was er auf dich losschießt, weißt du, das geht immer nur so weit, wie du glaubst, dass es überhaupt eine Wirkung erzielen kann. Wenn du sagst, hey, die neue Schöpfung in mir ist stärker und ich weiß, das ist jetzt schwer, ich weiß, das geht so gegen alles, wogegen ich mich gerade fühle oder so, dann weißt du, wirst du trotzdem durchgehen können, wenn du einfach glaubst, dass die neue Schöpfung ist. Wenn du sagst einfach, hey, die ist stärker. Weißt du, die neue Schöpfung in dir ist stärker. Weißt du, das fühlt sich halt nicht immer so an. Das ist halt, weißt du, das ist immer so, das ist wirklich was du im Glauben nehmen musst. Weißt du, du wirst jetzt nicht irgendwie dich supermäßig stark fühlen, immer unbedingt, sondern manchmal fühlt es sich vielleicht an, als wärst du der Schwächste überhaupt. Aber wenn du einfach sagst, hey, ich stehe jetzt auf dem, was Gott sagt, ich stehe jetzt auf der neuen Schöpfung, dann setzt sich's einfach durch. Weißt du, dann setzt sich's einfach durch. Und weißt du, ich glaube, ja, ich glaube, das ist so das, wo Gott auch zu steht, weißt du, Gott steht dazu, weißt du, ich finde es immer so krass, wenn ich so gucke, wie Gott eigentlich die ganze Zeit zu uns gestanden hat, weißt du, zu seinem Leib gestanden hat, weißt du, wo du halt auch gerade in der Welt siehst, so viele, die dann ja sich von Leuten lossagen, sobald man irgendwie mal einen kleinen Fehler macht oder sobald irgendwas, weißt du, Gott sagt sich nicht los, weißt du, ich meine, Gott sagt sich nicht von uns los. Weißt du, Gott glaubt an uns. Gott glaubt an uns. Weißt du, Gott ist sich da sicher. Weißt du, er ist sich sicher, dass er es mit dir schaffen wird. Weißt du? Er steht, er ist wirklich, weißt du, du musst es sehen so im Himmel. Weißt du, es ist, auch wenn, weißt du, wenn ich Mist gebaut habe oder wenn ich mal daneben gegriffen habe, weißt du, es ist, und dann wieder zu Gott kommen, es ist nie so, dass er sagt, oh, wie schaffen wir das noch? Weißt du, er ist immer zuversichtlich. Weißt du, er weiß auch nicht, weil er irgendwie so diese, gibt's ja auch so manche Leute, die einfach das Schlechte nicht sehen wollen und sagen, ach ja, alles wunderbar. Weißt du, so, nicht, dass Gott so ist, aber weißt du, Gott weiß es einfach. Weißt du, Gott weiß einfach, dass er stärker ist. Weißt du, Gott weiß einfach, dass er drüber steht. Und weißt du, deswegen, weißt du, von seiner Seite ist es klar, die Frage ist, machst du dich eins damit oder glaubst du halt der Lüge, dass irgendwas dann doch im Weg steht? Weißt du, weil Gott steht drüber. Es ist einfach so. Gott steht drüber und wenn du dich damit eins machst, dann wirst du drüber wegkommen. Weißt du, ist vielleicht nicht immer schwer, muss vielleicht auch manchen Sachen manchmal auch ein Opfer bringen oder es ist manchmal vielleicht schwierig, da dagegen oder sich da zu widerstehen. Aber weißt du, Gott steht drüber. Weißt du, Gott schafft es. Weißt du, Gott schafft es mit uns allen. Das ist, weißt du, und weißt du, er glaubt an dich. Weißt du, er glaubt wirklich an dich. Er glaubt, dass er es mit dir schaffen kann. Nicht so ein Glauben, also wirklich nicht so dieses, ja, ich glaube, morgen wird gut Wetter, sondern wirklich so ein Glauben, wirklich diese Zuversicht, dieses Wissen, weißt du? Gott weiß, dass er es mit dir schafft, weißt du? Er weiß, dass er es schafft. Weißt du, er wird nicht irgendwie sagen, okay, jetzt muss ich doch die wieder übernehmen, weil es ist wirklich an uns, weißt du? Das ist schon auch, weißt du? Es ist schon auch so eine Verantwortung, die er dir gibt, weißt du? Es ist nicht so, dass irgendwann, wenn irgendwann Gott sagt, ja, okay, jetzt muss ich schon mal eingreifen, in dem Sinne, dass er über deinen Willen geht, sondern es ist schon so, dass du auch sagen musst, hey, okay, ich nehme das im Glauben, ich ergreife das und ich weiß, dass er es tun wird mit mir und ich gebe mich dem hin, weißt du, auch wo du wirklich vor Gott kommen musst und sagen musst, hey, okay, ich gebe dir das alles hin, übernimm das du, bewirk du auch das Wollen und Vollbringen in meinem Leben. Weißt du, auch wo Dinge vielleicht, wo du dich auf Dinge festgesetzt hast, dass du denkst, ah ja, das ist unbedingt der Wille Gottes, das muss so passieren und vielleicht will Gott das dann doch in ein bisschen andere Richtung lenken. Weißt du, wo du im Vertrauen gehst, hey, dass der Geist, den er in dich hat wohnen lassen, dass er wirklich zum Ziel kommen wird mit dir und dass wirklich das der volle Wille ist, den er mit dir hat und der auch wirklich das Beste wirklich für dich ist, dass du wirklich dich darauf stellst und wirklich von nichts, was der Feind dir bringt, irgendwie dich da irgendwie rausbringen lässt. Amen. Ja, also Gott will dir immer wieder neue Kraft geben. Ja, also er will seine Kraft nicht für sich behalten, sondern er will sie dir weitergeben. Und ich habe letztes Jahr so einen Kalender gestaltet und die Druckerei hat einen Fehler gemacht und ich habe den dann umsonst gekriegt. Ja, also Gottes Kraft ist umsonst für dich. Ja, also du musst dich nicht irgendwie anstrengen, um die Kraft von ihm zu kriegen, sondern du bekommst sie einfach von ihm, ja. Und ich will da mal gerade so ein paar Kraftworte von ihm weitergeben, die er so in sein Wort geschrieben hat, ja. Zum Beispiel, aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft, ja. Setz einfach deine Hoffnung auf ihn und du wirst wieder neue Kraft bekommen. Oder alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Ja, er gibt dir Kraft und Stärke bei allem, was du tust. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Gerade dann, wenn du schwach bist, wow, ist seine Kraft ganz besonders bei dir. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Wenn du erschöpft bist, kraftlos bist, dich schwach fühlst, er gibt dir neue Kraft. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ja? Werdet wieder stark, weil ihr mit ihm verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Ja, lasst dich wieder neu erfüllen von seiner Kraft und seiner Stärke. Jetzt sind wir im Mai angekommen. Ja, also für jeden Monat hat er Kraft für dich. Ja, und nicht nur jeden Monat, sondern jeden Tag wieder neu hat er Kraft für dich. Und zwar umsonst. Und wenn du eine Situation hast, wo du vielleicht das Gefühl hast, da kommen so Kanonen, ja, Schüsse vom Feind auf dich zu, ja, und machen dich so platt, dann geh in die Gegenwart Gottes. Lagere dich bei ihm. Er füllt dich wieder auf. Er hat Trost für dich. Ja, er ist für dich da. Du bist wertvoll für ihn. Und er zeigt dir, wie wertvoll du bist, ja. Du bist kein Niemand. Ja, sondern er ist mit dir. Das ist ein starker Gott, das ist ein großer Gott. Immer wieder neu, in jeder Situation. Und vielleicht hast du eine Entscheidung zu treffen, du weißt nicht, soll ich rechts rum oder links rum gehen. Dann geh erst mal zu Gott. Frag ihn, um Hilfe. Bitte ihn. Er weiß, welchen Weg du weitergehen sollst. Aber wenn du dich bei ihm lagerst, dann ist eine neue Ausrichtung da. Ja? Dann übernimmt er. Das hat mich so erinnert, auch an das Volk Israel. Wenn die gelagert haben, dann ist das Zelt der Begegnung aufgebaut worden. Und sie haben wieder Orientierung bekommen bei Gott. Ja? Die haben wieder eine Führung bekommen, eine Weisung bekommen, wie es weitergeht. Ja? Lagere dich bei Gott. Er kann jeder Situation, in die du gestellt bist, begegnen. Jeder Situation. Und vor allem, was er dir sagen möchte, ist, dass er sehr, sehr glücklich über dich ist. Ja? Er ist sehr, sehr glücklich über dich. Er liebt dich über alles. Mit so einer Sanftmut, mit seiner Güte, mit seiner Barmherzigkeit. Ist das ein toller Gott? Ich bin so fasziniert, wie Gott immer wieder Dinge in meinem Leben macht, wo ich manchmal nicht weiter weiß, ja? Wo ich manchmal auch am Boden liege. Aber zu diesem Gott kannst du immer gehen, zu jeder Zeit. Ja? Er hat nicht so morgens von 8 bis 18 Uhr ist er da und dann ist er zu Hause, ja? Dann ist er weg und dann musst du mal gucken, wie in der Nacht zurechtkommst. Nee, selbst in der Nacht kannst du zu ihm kommen. Ja? Zu jeder Zeit und auch mit jedem Problem. Ja? Egal, was es ist, er wird nie sagen, also mit sowas brauchst du gar nicht kommen. Ja, das ist doch... Ja. Nee, geh ruhig zu ihm mit allem, was dich angeht. Ja? Selbst wenn du Schmerzen hast, ja, will er dir auch die Schmerzen wieder nehmen. Er möchte nicht, dass du ja, mit Schmerzen rumläufst und an nichts anderes mehr denken kannst, sondern er möchte den Schmerz dir wieder nehmen. Ja, er sagt zum Beispiel, weißt du nicht, dass ich diesen Schmerz schon getragen habe? Egal wie dieser Schmerz in dich reinkam, er hat es schon getragen. Ja, es geht nicht darum, was der Feind tut, mit was er gegen dich schießt, sondern was Gott tut, wie Gott ja, in dir wieder aufsteht. Und wenn Gott dich berührt an deiner Schmerzstelle, dann bleibt auch keine Narbe zurück, weil er macht immer ganze Sache. Ja, dann bist du vollkommen frei wieder und wieder heil. Ja. Er ist für dich da. Aber vielleicht sagst du, ja, aber ich kriege so manche Sachen aus meinem Kopf nochmal raus, was mir so manche Leute angetan haben. Immer wieder kreist es in meinem Kopf rum und lässt mich nicht los. Ja? Und da hat Gott auch etwas für dich. Vergib diesen Menschen. Ja. Wenn du den Menschen vergibst, dann geht es aus deinem Kopf raus. Ja? Dann kreist es nicht mehr in dir. Dann ist es weg. Ja? Weil er hat dir vergeben. Allen Mist, den du schon gemacht hast und allen Mist, den du vielleicht noch machst. Ja? Ja, er hat alles schon erledigt. Ja, er hat gesiegt. Ja? Da ist nichts mehr dran zu rütteln. Ja? Lass den Sieger in dir leben, in jeder Situation und an jedem Tag. Halleluja, preist den Herrn. Ihr werdet Kraft empfangen, heißt es. Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet Kraft empfangen. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der Gott seinen Geist ausgießt. Und das bedeutet, dass wir Kraft empfangen. Eieieiei. Heute Abend, Halleluja. Ihr aber werdet Kraft empfangen, heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 8, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Filderstadt, in Samaria, Baden-Württemberg, in, was kam als nächstes, Judäa, glaube ich, also Deutschland und auf der ganzen Welt. Halleluja. Gott gießt seinen Geist aus, um uns mit Kraft zu füllen. Oh, Halleluja. Halleluja. Ich hatte es auf dem Herzen, einfach ein paar Bibelstellen zu lesen. Weil die sprechen für sich selber. Halleluja. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen. Als wir haben heute gehört schon von der Astro das Brausen. Geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind her. Und er erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Da ist Feuer in der Erfüllung seines Geistes. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Shakaraba sakarabandiada. Hohoho. Hahaha. Wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Rakabasikadadada. Halleluja. Halleluja. Shatadadadadadadadadadadada. Oh, rapasikadadadadada. Oh, rapasadada. Ja, es heißt hier, als aber dieses Geräusch entstand, da war ein Geräusch, was ist da ein Geräusch? Die Sache ist die, wenn der Geist Gottes sich ausgießt, dann kann schon passieren, dass er mal lauter wird. Das ist durchaus normal. Was heißt hier, als aber dieses Geräusch entstand, ja, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien und Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, Kreter und Araber. Uiuiui. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und sie waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Da war nicht nur ein Geräusch, war nicht nur Reden in anderen Sprachen, sondern da war offensichtlich auch eine Art von Trunkenheit zu sehen. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob, mit den Elfen. mit den Elfen. erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, so wie ihr meint. denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und eure Ältesten werden Traumgesichte haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich lese weiter. Apostelgeschichte 10. Petrus aber tat den Mund auf und sprach: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr. Kennt ihr die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach der Taufe, die Johannes predigte? Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen. Uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns, Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen, Halleluja, du gehörst auch zu den Nationen, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus: Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Halleluja. Halleluja. Und ich danke dir, Heiliger Geist, Herr, so wie du vor 2000 Jahren, Herr, begonnen hast zu fallen, begonnen hast an Pfingsten, dann weiter hier im Haus des Cornelius in Caesarea, wie du gefallen bist mit dem Heiligen Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du heute genauso fällst, Herr. Genauso fällst auf alles Fleisch, denn es wird geschehen in diesen letzten Tagen, ja. Wir leben in diesen letzten Tagen. Wir haben es gehört wieder heute Abend. Finsternis bedeckt die Erde, dunkel die Völkerschaften. Aber über uns strahlt der Herr auf und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über uns, Herr. Wir werden Kraft empfangen. Halleluja. Und wir werden deine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. In Filderstadt, Baden-Württemberg, Deutschland und bis an die Enden der Erde. Halleluja, du gießt deinen Geist aus, Herr. Du gießt deinen Geist aus, wenn wir zusammen sind. Du gießt deinen Geist aus, wenn wir versammelt sind. Du gießt deinen Geist aus, wenn dein Wort verkündet wird. Halleluja, du fällst. Wir aber werden Kraft empfangen. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist, dass du Jesus lebendig machst in unserer Mitte, dass uns Jesus als gekreuzigt und auferstanden, lebendig und verherrlicht vor Augen malst. Danke, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst, dass du uns durchdringst, dass du jede Pore unseres Seins, Herr, jede Faser unseres Körpers, jede Faser unserer Seele durchdringst, Herr, mit dem Feuer von oben, durchdringst, Herr, mit frischem Wasser, mit frischem Feuer, mit frischem Lebenssaft, Herr. Halleluja. Du hast gesagt in Jesaja 12, mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Halleluja. Halleluja. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, rapasikarabasika da da da da da da da. Oh, rakabashika da da da da da. Oh, rakabashika da da da da da da. Oh, rakabanda da da mando kuriba da na na na na. Oh, repanesha kando koreka mando korabatanda da da da da. Oh, rekamamanta do dorobo santa da da da basanta da da. Oh, rekamanta karabasonto do sheke de da da. Oh, repese kene manto korabasanta da da da da. Oh, rekamamama soto do boshe da da da da manto do. Era da la la ba shi kara da la ba son to do do do do do do do no e kara man to koro bo san da la la ba shi kara na na man to ro ro lo lo era de le le man da da la ba shan ta kara la ba son to do do do do do oh ra ba san ta da la ba shan ta da la ba san ta da la ba shan ta da da da do era de le le le she kara de le le le le oh ra ba san ta da da na to do do do do. Oh, danke für diesen Obersaal heute Abend hier, Herr. Oh, danke, Heiliger Geist, dass du füllst. Danke, Heiliger Geist, dass du ausgießt. Danke, Heiliger Geist, dass du mit Feuer füllst. Danke, Heiliger Geist, dass du mit Kraft füllst. Oh, danke, dass du den Müden neue Kraft gibst, Herr. Den Ohnmächtigen mehrst du die Stärke, Herr. Oh, danke, dass du uns frisch erfüllst, Herr. Oh, rakamamamama santa karararararara. Oh, rakamamamama sika darararara. Oh, rekamamama santa karada la bashi karada da da. Oh, rekamamama santa da la la bashi karada da da da. Oh, reba santa da da da da da. Oh, reba santa da da da da da da bashi karada da da da. Oh, rebe sekarana manto korobo santa da da da da da da. Oh, rekamamama santa da da da bashi karada da da da. Oh, rekarada da da da da da da shi da da da nando. Oh, rekene ne mashan karara rabasita da da da da da. Oh, rabasanta da da rabashanta da da rabasanta da da da da. Oh, rabasanta da da rabashanta da da rabasanta da da da da. Oh, rebesanda da da rabasanta da da da da. Oh, rabasanda da da rabasanta da da da da da da. Oh, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Oh, ein Duft, gar köstlich sind deine Salben. Ausgegossenes Salböl ist dein Name. Halleluja, zieh mich dir nach. Zieh mich dir nach, Herr. Lass uns eilen. Der König möge mich in seine Gemächer führen. Wir wollen jubeln und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Mit Recht liebt man dich. Oh, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Er hat mich ins Weinhaus hineingeführt und sein Zeichen über mir ist Liebe. Oh, stärkt mich mit Traubenkuchen, er quickt mich mit Äpfeln. Oh, denn ich bin krank vor Liebe. Seine Linke liegt unter meinem Kopf. Und seine Rechte umfasst mich. Oh, Halleluja. Horch, mein Geliebter. Siehe, da kommt er. Springt über die Berge. Hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, da steht er vor unserer Hauswand. Schaut durch die Fenster herein. Blickt durch die Gitter. Mein Geliebter erhebt seine Stimme und spricht zu mir. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Denn siehe, der Winter ist vorbei. Die Regenzeit ist vorüber, ist vergangen. Die Blumen zeigen sich im Lande. Die Zeit des Singens ist gekommen. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Wow. Die Zeit des Singens ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Shababa, Rakaba. Der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Reben, die in Blüte stehen, geben Duft. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Meine Taube, nicht meine Taube, sondern meine Taube. Das ist wichtig. Ja. Gut, dass die Braut Christi nicht taub ist, Halleluja. Sondern dass sie seine Stimme hört, seine Schafe hören seine Stimme. Halleluja. Meine Taube in den Schlupfwinkeln der Felsen, im Versteck an den Felsstufen. Lass mich deine Gestalt sehen. Weißt du, er will dich sehen. Er will dich hervorkommen sehen. Er will dich herauskommen sehen aus jedem Versteck, in dem du dich eingeigelt hast. In jedem Versteck der eigenen Sicherheitszone. In jedem Versteck des Rückzugs. Er möchte dich rauskommen sehen. Er sagt, ja, komm raus aus den Schlupfwinkeln der Felsen. Im Versteck an den Felsstufen. Lass mich deine Gestalt sehen. Lass mich deine Stimme hören. Oh, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Wow. Wow. Hoho. Eieieiei. Schicki. Schicki die in den Himmel, nein, du. Oi, oi, schicke die in den Himmel, nein. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der in den Lilien weidet. Wenn der Tag verhaucht und die Schatten fliehen, wende dich her, mein Geliebter, gleiche einer Gazelle oder einem jungen Hirsch auf den zerklüfteten Bergen. Oh, Halleluja. Auf meinem Lager zur Nachtzeit suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Aufstehen will ich denn, will die Stadt durchstreifen, die Straßen und die Plätze, will ihn suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die Stadt durchstreifen. Habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? Kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich ergriff ihn und ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter gebracht hatte und in das Gemach derer, die mit mir schwanger war. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, danke. Puh, danke. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du deinen Geist ausgießt auf deine Braut in dieser Zeit, Herr. Ach, mehr, mehr, mehr von dir. Komm, lass dich füllen. Komm, lass dich füllen. Halleluja. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, danke, danke, danke, danke, danke. Danke, Jesus, danke, Jesus. Komm noch mehr. Komm noch mehr, Heiliger Geist. Puh. Ai, ai. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Dieter erfrischt dich so sehr, Halleluja. Er liebt dich so sehr, sagt, oh, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden, Halleluja. Oh, oh, oh, füll ihn, Heiliger Geist. Füll ihn, Heiliger Geist. Oh, füll ihn, Heiliger Geist. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, lass dich füllen. Halleluja. Shakaramanda dia da da da da da da. Oh, danke Jesus. Oh. Danke Herr. Danke Herr. Danke Herr. Danke Herr, dass du uns die Lagerhäuser des Geistes öffnest, Herr. Ja, die Weinhäuser des Geistes, Herr, die Weinkeller des Geistes, Herr, die versteckten Vorräte. Das heißt in Jesaja 45, siehe, ich gebe dir versteckte Vorräte, verborgene Schätze, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat. Versteckte Vorräte. Oh, das sind versteckte Vorräte für dich. Also das ist nicht im Verstand, sondern das ist im Geist. Erfüllt deinen inneren Menschen. Erfüllt deinen inneren Menschen mit seinem Geist. Halleluja. Wow. Danke. Das ist übrigens auch euch über Livestream. Wir haben euch nicht vergessen. Halleluja. Ihr seid auch dabei. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Puh. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, lass uns nochmal aufstehen zusammen. Halleluja. Halleluja. Wenn es geht. Nur wenn es geht. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns wirklich gut tun möchtest heute Abend, Herr. Dass du jeden Einzelnen von uns wirklich rauskitzeln möchtest aus jedem Schlupfwinkel, aus jedem Versteck, aus jedem Rückzug, aus jeder Reserviertheit, aus jeder Sorge, aus jeder Angst, aus jeder Zurückhaltung, falschen Zurückhaltung. Danke, Herr, dass du uns rauskitzeln möchtest, Herr. Oh, rauskitzeln möchtest, Herr, auch aus jeder Depression, aus jeder, was auch immer gegen uns kommen wollte, jeder Unsicherheit. Danke, Herr, dass du uns rauskitzelst heute Abend, Herr. Oh, bis wir wirklich vor deinem Angesicht stehen, Herr, frisch und mit Jubel, Herr. Oh, schicke den Himmel nein. Oh, schicke den Himmel nein. Halleluja, Halleluja, Herr, Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus. Oh, danke, dass du uns überwältigst mit deiner Liebe, überwältigst. Danke, dass du unsere Eigenkontrolle überwältigst, Herr. Oh, wenn du es geschafft hast, einen Paulus vom Pferd zu holen und seine Eigenkontrolle zu überwältigen, Herr, dann bringst du uns auch vom hohen Ross unserer Seele runter. Halleluja. Und überwältigst uns. Oh, danke. Danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oi, oi, oi. Oh, schicke den Himmel nein. Oh, schicke den Himmel nein. Oh, schicke den Himmel nein. Oh, schicke den Himmel nein. Oh, schicke den Himmel nein. Oh, Jesus. Schicke den Himmel nein. Oh, also erfüll dich jetzt auf. Du brauchst einfach das für die nächsten Tage. Du erfüll dich einfach auf für die nächsten Tage, ja. Finsternis bedeckt die Erde, dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf. Das heißt, du bist immer gefüllt. Da ist immer eine Quelle, die in dir sprudelt. Du bist immer gefüllt. Also du kannst aus einer Quelle ziehen, die ins ewige Leben quillt. Das ist aus einer Quelle, die nie versiegt, aus einer Quelle, die immer frisch ausgibt. Immer frisch auf den Tisch. Immer frisch auf den Tisch. Halleluja. Glory. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Oh. Oh. Schicke den Himmel nein. Halleluja. Oh. Also, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Also die Voraussetzung dafür, dass er dich küssen kann, ist, dass du dich ihm hingibst. Ja, sonst macht Küssen keinen Spaß. Ja. Man muss sich schon hingeben. Man muss sich schon hingeben. Halleluja. Also die Braut sagt, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Ai, ai, ai. Oh, you have a live stream. Schicki. Wow. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass es durch unser Innerstes geht, Herr, durch jede Faser unseres Seins, Herr. Oh. Ja, gib ihm einfach jede Faser deines Seins hin. Sag einfach, Herr, ich gebe dir jede Faser meines Seins. Also dann kann er dich durchdringen, dann kann der Heilige Geist es durchdringen. Er kann immer nur das durchdringen, was du ihm hingibst. Das, was du verschlossen hältst, das, was du kontrollierst selber, das kann er nicht durchdringen. Aber das, was du ihm hingibst, das kann er durchdringen. Halleluja. Halleluja. Mehr, Herr. Nicht denken. Oh, fang einfach. Halleluja. Jesus. Oh. Ja, Herr. Ja. Ja, Herr. Küss uns, Herr. Muss nicht rot werden. Wenn er dich küsst. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh. Oh. Oh. Halleluja. Würdig bist du, Herr. Voller Stärke und Weisheit, würdig bist du, Herr, voller Autorität, würdig bist du, Herr, voller Stärke und Weisheit, würdig bist du, Herr, voller Autorität. Stärke und Weisheit, herrlich bist du, Herr, voller Gnade und Kraft. Herrlich bist du, Herr, voll Stärke und Weisheit. Herrlich bist du, Herr, voller Gnade und Kraft. Oh, du bist würdig, Herr. Oh, du bist würdig, Herr. Voller Gnade und Kraft, du bist würdig. Voller Autorität, du bist würdig. Voller Gnade und Kraft, du bist würdig. Voller Autorität und ich küsse dich, mein Jesus, und ich küsse dich, mein Jesus, und ich liebe dich, mein Jesus, und ich liebe dich. Mein Jesus, Kavala vale sondo, Chida lavala, Chandala vareda, China male dalala, Chanda sondo le dare, China male dalala. Chandavaleda, Sagt Jesus, komm noch näher, komm noch näher, komm noch näher zu mir. Havaleo, Sandalama, Chanalala, Chalalala, Jida. Gidolio, Chavalolo, Jolidolo, Chandalidalala, Chondomasovala, Chanavalolo, Jolavolo, Chondavareala, Chondevasolala, Chandala, you are holy, you are holy, you are holy, oh Jesus, you are. Du bist mein Bräutigam, du bist mein Bräutigam, Jesus. Danke, dass wir deine Jünger sein dürfen. Danke, dass du genauso, wie du vor 2000 Jahren deine Jünger geschult hast, dass du so uns schulst. So wie sie im Kreis um dich versammelt waren, so sind wir um dich versammelt. Und du lehrst uns. Und du zeigst uns Dinge. Und du richtest uns aus. Und du bevollmächtigst uns. Uns zu Bevollmächtigten deines Reiches, zu Bevollmächtigten des Evangeliums. Zu vollmächtigen Zeugen von dir. Danke. Danke, Herr. Hier sind wir, Herr, und wir sagen einfach, wir folgen dir, Herr. Wir folgen dir. Wir sind bereit. Wir sind bereit, mit dir zu gehen. Wir sind bereit, mit dir voranzugehen. Wir sind bereit, mit dir in alle Welt zu gehen. Wir sind bereit, die ganze Welt zu erfüllen von der frohen Botschaft, von deiner Kraft, von deiner Herrlichkeit und mit deinem Reich. Wir sind bereit, den Sauerteig deines Reiches unter den Teig dieser Welt zu mischen. Alles verändert sich. Danke. Danke, Herr. Danke, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Und du uns näher kommst. Und du dieser Welt ganz neu näher kommst. Danke, Herr. Du hast es gesagt, ich komme wieder. Du hast es gesagt, ich komme wieder. Und wir sagen, ja, komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus. Maranatha, komm, Herr Jesus. was weitergeben möchte, fühl dich einfach frei, kannst das Mikrofon auch nehmen. Jesus ist da. Hast du den Eindruck, dass Gott sagt und Jesus sagt, weil ihr mich an die erste Stelle setzt in eurem Leben, deshalb wird das Öl nicht ausgehen und auch das Mehl nicht aus, also in euren Krügen und das Mehl im Topf nicht ausgehen. Und ihr werdet versorgt sein. Und ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, je um Versorgung. Ich habe gerade so einen Eindruck, dass wie so ein Geist von Einheit gerade im Raum ist und habe jetzt gerade den Psalm 133 einfach gekriegt, den ich einfach jetzt mal aussprechen wollte. Wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder in Frieden zusammenleben. Das ist so wohltuend wie das duftende Öl, mit dem der Priester Aaron gesalbt wurde und das vom Kopf herunterrann in seinen Bart bis hin zum Halssaum seines Gewandes. Es ist so wohltuend, wie frischer Tau, der vom Berg Hermon auf die Berge Zions niederfällt. Ja, dort schenkt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals aufhört. Danke, Herr, für diesen Geist der Einheit und der Brüderlichkeit und danke für dieses Öl, das runtertropft von uns. Das Öl der Einheit. Danke dafür, Jesus. Ich höre die ganze Zeit vollkommene Wiederherstellung des Vertrauens. Vollkommene Wiederherstellung. Es bezieht sich auch auf die Seele. Egal, was du mal erlebt hast, auch deinem irdischen Vater gegenüber oder wo noch irgendwo Misstrauen ist gegenüber Jesus oder wo du Bedingungen stellst. Ja, wenn. Er sagt, vollkommene Wiederherstellung des Vertrauens. Vollkommene Wiederherstellung. Vollkommene, ergreif es, er macht's vollkommen, dass du voll ihm vertraust, voll. Und ich sehe diesen Glaubenssprung, der auch im Flur hängt, im Anbau. Ja, wage es wirklich, wage es, ihm voll zu vertrauen, in jedem Bereich voll. Thank you. ist einfach eine Ergänzung dazu. Versuch nicht länger aus eigener Kraft zu leben. Du lebst oft aus eigener Kraft, aus dem einen Grund, weil du dem Herrn nicht ganz vertrauen kannst. Aber was Sarah jetzt gesagt hatte, glaube ich, dass das wirklich was freigesetzt wurde, dieses Vertrauen. Und durch dieses Vertrauen in Jesus und in den Vater, da lernst du es mehr und mehr, aus seiner Kraft zu leben. Alles, alles, alles, was du tust es aus seiner Kraft. Entscheide dich immer wieder neu. Tu es aus seiner Kraft. Lass los von dir selber, von deinem eigenen Tun, aus eigener Kraft. Du machst es einfach immer nur, weil du ihm nicht so richtig vertraut hast. Aber ab jetzt wirst du ganz und vollständig und komplett dem Vater vertrauen. Und durch dieses Vertrauen kommst du in eine neue Ruhe hinein. Eine Ruhe, die ist wie ein Urlaub in deiner Seele. Deine Seele kann sich erholen, weißt du? Die kann sich erholen. Die Welt, die meditieren, machen irgendwelche andere Yoga und so weiter. Ja, diese Selbsterlösung, aber weißt du, du kannst in diese Ruhe des Herrn reingehen und in diese Ruhe für deine Seele, das ist das allerbeste Heilmittel für deine Seele, für deinen Körper, für alles. Und geh in diese Ruhe einfach immer wieder rein, indem du dem Herrn wirklich vertraust. Alle Zeit, in allem. Fortsetzung am Donnerstagabend beim Lobpreis- und Anbetungsabend. Ihr seid alle eingeladen, dabei zu sein. Es wird spannend, wo der Herr uns noch so alles hinführt. Halleluja. Preist den Herrn.